Erster Gott, du bestrafst das Böse. Bitte zeige jetzt deine Macht. Zweiter, du bist der Richter der Welt. Bestrafe die stolzen Leute. Sie sind böse zu anderen. Dritter, wie lange freuen sich die bösen Menschen? Herr, wie lange noch? Vierter, sie sagen sehr stolze Worte. Alle schlechten Menschen reden böse. Fünfter, sie machen dein Volk kaputt. Sie sind sehr hart zu deinen Menschen. Sechster, sie töten Witwen und fremde Leute. Sie töten auch Kinder ohne Eltern. Siebter, sie sagen, Gott sieht uns nicht. Der Gott von Jakob merkt das nicht. Achter, denkt doch nach. Ihr seid dumm. Wann werdet ihr endlich klug? Neunter, Gott hat das Ohr gemacht. Kann er nicht hören? Er hat das Auge gemacht. Kann er nicht sehen? Zehnter, Gott lehrt alle Menschen. Er weiß alles. Wird er sie nicht bestrafen? Elfter, Gott kennt die Gedanken der Menschen. Diese Gedanken sind nicht wichtig. Zwölfter, ein Mensch ist glücklich, wenn Gott ihn lehrt. Gott zeigt ihm seine Regeln. Dreizehnter, Gott gibt ihm Ruhe in schweren Tagen. Aber die bösen Menschen fallen in ein Loch. Vierzehnter, Gott lässt sein Volk nicht allein. Er verlässt seine Menschen niemals. Fünfzehnter, am Ende wird alles wieder fair. Alle guten Menschen freuen sich darüber. Sechzehnter, wer hilft mir gegen die bösen Leute? Wer kämpft für mich gegen das Böse? Siebzehnter, wenn Gott mir nicht hilft, bin ich bald tot. Er rettet mein Leben. Achtzehnter, ich dachte, ich falle jetzt hin. Aber Gott hat mich festgehalten. Neunzehnter, ich hatte viel Angst und Sorgen. Aber Gott hat mich getröstet. Zwanzigster, ein böser Richter kann nicht dein Freund sein. Er macht schlechte Gesetze. Einundzwanzigster, sie planen Böses gegen gute Menschen. Sie wollen unschuldige Menschen töten. 22. Aber Gott ist wie eine feste Burg. Er ist mein sicherer Ort. 23. Gott bestraft sie für ihre bösen Taten. Er macht das Böse weg.